Ja, wohnt am Mond leicht, durch die grüne Wiese schleicht, und bei stiller Nacht, wo es so Ruhe sich macht, schleicht mein lieber Bub, stoß den Kammer zu, er klopft ganz leise dumm beim Fenster lang. Und da vorne draus, da ist es alles aus, hab ich ans Fenster lang nicht schon Wind aufgemacht. Und er bittet sich eines solchen offen sein, wann er kümmert du zu mir auf Nacht, Nacht, Nacht. Halte nur, halte. Du bist mein lieber Bub, wirst wieder kommen gern und wieder freundlich werden. Halte nur, halte nur, halte nur zu. Du bist und bleibst mein Bub. Halte nur zu. Tra la la dio la ru du ru du ru dio dio dio dio dio dio dio tra la la dio la ru du ru du ru dio dio dio dio dio dio. Mir ein Schrock gemacht, so dass mir's Herz hochkracht. Hätte mir auch nicht gedacht, dass mich gar so kränkt. Aber na, das bleibt dir auch nicht geschenkt. Ich hab ihn einmal gesehen, ja, bei einem Mädel stehen. Und ganz heimlich hab sie dich gerührt. Wie er mich hab gesehen, da war er ganz verliebt. Und vom Herzen gegangen ist er nicht, nicht, nicht. Plausch noch zu, plausch noch zu, du bist mein lieber Bub, wirst wieder kommen gern und wieder freundlich werden. Plausch noch zu, plausch noch zu, plauder nur. Du bist und bleibst mein.